Nicht einmal, dass früh aufgedeckt wurde, dass es sich bei Castanedas Schamanen Don Juan um eine literarische Fiktion handelte, schmälerte den Erfolg. Hanas Feldforschungen dagegen sind authentisch. Er macht in Südamerika den Schritt vom Wissenschaftler zum Schamanen. Er ist es auch, der die Grundannahme Eliades in die Praxis umsetzt, dass in allen Schamanismen der Welt, wenn man sie vom kulturspezifischen Beiwerk befreit, die gleichen universalen Elemente zu finden sind. Hana definierte seine Idee des Kernschamanismus als Schnittmenge aller Schamanismen weltweit. Die schamanische Arbeit ist immer und überall gleich. Herz, Hirn und Körper sind gleich. Nur die kulturelle Ausformung ist verschieden, schreibt er in Der Weg des Schamanen. Seine Grundannahme beruht auf der These, dass Menschen in Zeiten, in denen es an medizinischer Technologie fehlte, darauf angewiesen waren, die nicht technologischen Fähigkeiten des menschlichen Geistes für Gesundheit und Heilung zu entwickeln. Über viele Jahrtausende hinweg gelangten sie durch Versuch und Irrtum in den unterschiedlichsten ökologischen und kulturellen Situationen zu denselben Schlüssen hinsichtlich der grundlegenden Prinzipien und Methoden schamanischer Kraft und Heilung. Und diesen Kern an Techniken könnten Menschen auch heute in der modernen Welt erlernen, um andere sowie sich selbst zu heilen. Während Castaneda für den psychedelischen Weg der Aussteiger stand, machte Hana den Schamanismus alltagstauglich. Denn sein Konzept bedurfte keiner bewusstseinserweiternden Substanzen. Mittels rhythmischen Trommelns versetzte man sich in einen Bewusstseinszustand, der es der Seele erlaube, in eine andere Welt zu reisen, wo sie auf Schutz und Hilfsgeister, vor allem auf das eigene Krafttier und weitere Mächte träfe. Hanas Foundation for Shamanic Studies avancierte zum Global Player in Sachen Neoschamanismus. Die Stiftung bietet Workshops an, veranstaltet Kongresse und vertreibt schamanisches Trommeln auf Tonträgern aller Art.